Er sagt: So sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen, und doch hast du sie vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen.